Da habe ich keine Ahnung. Beim Thema keine Ahnung, Philipp, willst du nicht die Regeln erklären? Nee, Moment, ich erkläre die Regeln. Du erklärst die Regeln? Heute erkläre ich euch mal die Regeln. Wir suchen eine Person, die definitiv schon gestorben ist, und wir suchen sie mit sieben. Heute erkläre ich euch mal die Regeln. Wir suchen eine Person, die definitiv schon gestorben ist, und heute erkläre ich euch mal die Regeln. Wir suchen eine Person, die definitiv schon gestorben ist, und wir suchen sie mit 10 Hinweisen. Manchmal 9, manchmal 11, manchmal 12, hin und wieder auf der. Heute erkläre ich euch mal die Regeln. Wir suchen eine Person, die definitiv schon gestorben ist, und wir suchen sie mit 10 Hinweisen. Manchmal 9, manchmal 11, manchmal 12, hin und wieder auf der. Könnt ihr noch? Es geht noch jetzt 5 Minuten lang so. Ich habe selten das Gefühl, ich würde echt gern Drogen einschmeißen zu irgendwas, aber das ist, glaube ich, auf einem Trip echt geil. Das hättest du mir nicht getraut, oder? Nee, das ist wirklich wow. Der Hammer, oder? Erstens, ich wurde 1960 in Oberhausen geboren. 1960 ist ja noch nicht so lange her. Das ist richtig, aber he or she already died. Boah, 1960, das ist nun nicht so unendlich alt geworden, die Person. Du könntest nicht besser haben. Ja. Naja, ja. Du hast mich jetzt auch fast gar nicht wiederholt. Der nächste, bitte. Schon früh veranstaltete ich im Keller meiner Eltern Kulturabende. Damals traten dort noch junge Künstler wie Helge Schneider oder Theo Jörgensmann auf. Theo Jörgensmann. Kannte ich auch nicht. Aber Helge Schneider ist ja bekannt. Echt? Helge Schneider? Wer ist das? Es gibt Reis, Baby. Es gibt Reis. Es gibt Reis. Baby, Baby, ich sah dich auf dem Balkon liegen. Du hattest eine Freundin. Eine Freundin von mir hat heute erzählt, dass sie mit ihrer Family zu Helge Schneider geht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist echt mal eine coole Family, wenn die alle zusammen zu Helge Schneider gehen. Das ist natürlich. Man muss halt auch Jazz mögen, weil es gibt einfach echt öfter Abende, wo er wohl keinen so rechten Bock hat, nur Klamauk zu machen, weil halt die Leute reingehen und sagen, Katzeklo, jetzt machen wir hier Katzeklo. Sondern, nee, dann macht er halt mal einen Jazzabend. Und der ist ja ein begnadeter Multi-Instrumentalist. Ja, das habe ich auch schon öfter vernommen, dass der Mann ist echt massiv talentiert. Ich fand der hatte immer so eine Late-Night-Show für, ich glaube, 2 Sendungen. Stimmt. Das war fantastisch. Ich kann mir das sofort vorstellen. Das war fantastisch. Da sollte man mal YouTube bemühen, ob das irgendwo einzusehen ist. Da hat er mal irgendeine Politikerin gehabt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und der hat da direkt eine unbequeme Frage direkt zur Begrüßung gestellt. Und die hat gesagt, darauf möchte ich lieber nicht antworten. Und er hat gesagt, dann begrüße ich meinen nächsten Gast. Und hat die halt sofort wieder rausgeworfen. Ja, aber guck mal, das ist eigentlich auch genau das, was Markus Barwasser doch in seine Figur vom, Mensch, wie heißt der denn? Jetzt nicht Nützel, das war Regenauer. Nee, ich weiß, wie heißt du meinst. Denn? Pelzig. Erwin Pelzig, ja, genau. War die Kunstfigur. Und in dieser Figur konnte er sich Sachen rausnehmen, dass er Leute eben unbequeme Fragen gestellt hat, die er in Persona nicht tun konnte. Gleichzeitig war er aber so sympathisch, dass das Publikum ihn geliebt hat. Das ist halt eine super Kombination. Ich mag sowas ja total gerne. Ja, und Helge macht es halt noch auf so einem total abgespaceden Level irgendwie. Ja, ja. Aber es ist nicht Helge Schneider, oder? Nein, Helge Schneider lebt noch, weil sonst könnte meine coole Freundin mit ihrer coolen Familie ja nicht auf Konzert gehen. Zum Glück. Drittens, ich war mal Aufnahmeleiter der TV-Serie Lindenstraße. Eine grauenvolle Erfahrung, wie ich später bekannte. Ich glaube, ich möchte lösen. Es ist Christoph Schlingensief. Ding, ding, ding, ding, ding. Ah. Da habe ich mir jetzt mal gedacht, ich nehme mal den Ball auf vom Philipp und tu mal was für den Bildungsauftrag. Und du multigebildetes Wesen hast es natürlich jetzt gleich bei der Lindenstraße erraten. Das kommt aus 2 Dingen, warum ich das jetzt weiß. Weil ich die Lindenstraße liebe? Beides sind so, du könntest jetzt keine schönere Brücke bauen. Es gibt einen Podcast, den ich sehr gern höre, der heißt WMAF. Wiedersehen macht Freude. Und da spricht Nils Bokelberg mit seiner Verlobten und immer Gästen, die halt ja dazu einladen, über alte Filme, gern auch so 80er-Jahre-Schinken. Ja. Und, aber sie haben ein Sonderformat und das heißt, meine Freundin hasst die Lindenstraße. Und er mag halt die Lindenstraße total und sie kann damit gar nichts anfangen. Ich habe in meinem Leben noch keine Folge Lindenstraße gesehen. Okay. Und näher mich jetzt darüber diesem Thema. Und es ist halt interessant, weil er hat auch ich glaube, Drehbuch war's, studiert. Und er sagt halt immer die ganzen Sachen, warum das toll ist, warum das für ihn so viel bedeutet. Und die sagt halt, ja, aber es ist langweilig, die Figuren sind furchtbar. Also so alles, was auch echt so Hand und Fuß hat, wo man sagt, ja, so als Zuschauer, wenn dich das langweilt, dann langweilt es dich halt. Und ja, da glaube ich, viele irgendwann mal dahinter noch so gut sein. Genau, genau. Und auf der anderen Seite stand ich mal mit einem Schauspieler auf der Bühne, der bei einem Schlingensief-Stück nicht, naja, er wollte sich das halt mal angucken. Und er hat gesagt, er war irgendwann so genervt, weil das war wohl so eine Performance-Art, dass er irgendwann aus Protest, weil sich das Stück gegen Ende einfach alle paar Minuten wiederholt hatte, so als endlose Schleife, um zu gucken, wann die Zuschauer endlich gehen, ist zumindest die Interpretation von ihm gewesen, dass er irgendwann gesagt hat, ja, mir reicht's jetzt. Ich gehe jetzt einmal quer über die Bühne, um zu zeigen, was für ein Quatsch das ist, und gehe dann. Und in dem Moment waren mal wieder 10 Minuten rum und die Schauspieler sind nach vorne und haben sich verbeugt. Und er stand in dem Moment mit auf der Bühne und ist einfach mit vor, hat sich verbeugt und stand dann auf der Bühne. Er ist dann auch oben geblieben und hat dann angefangen, die Requisiten aufzuessen, dem einen Schauspieler den Rollstuhl wegzunehmen, damit in der Gegend rumzufahren, um dann irgendwann festzustellen, oh, das ist kein Schauspieler, der einen Rollifahrer gibt, sondern das ist ein Rollifahrer, der Schauspieler ist, und hat ihm seinen Rollstuhl zurückgegeben und ist dann irgendwann gegangen. Und das Ganze mit so einer Einkaufstüte noch dabei. Und er hat gesagt, das war ein sehr bizarres Erlebnis für ihn. Du kennst echt tolle Leute. Ja, ich kenne euch. Das ist stimmt. Oh, ja. Das ist sehr nett und sehr höflich und jeder, der mich kennt, weiß, dass du lügst. Ach komm, jetzt Quatsch. Nein, aber mit der gleichen Geschichte kann ich nicht aufwarten. Ich habe mal David Hasselhoff getroffen, das ist tatsächlich das Highlight meines Lebens, glaube ich. Ja, ja, aber guck mal, das ist dir in Persona passiert. Ich kann jetzt nur wieder von Leuten erzählen, denen was passiert ist. Und ich war ja selber wiederum nicht mit dabei. Von daher, alles nur second hand. Jürgen, wie vertraut bist du mit dem Herrn Schlingensief? Also ich habe Lindenstraße geguckt früher, zwangsläufig. Viertens, meine Karriere als Provokateur vom Dienst begann ich mit den Filmen 100 Jahre Hitler und Das deutsche Kettensägenmassaker. Echt? Es gibt einen Film, der heißt Das deutsche Kettensägenmassaker? Mhm. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Ja, kommt auf unsere lange Liste, die wir gucken wollen. Das ist wahrscheinlich so ein ganz langweiliges Holzfäller-Tutorial. So. Ja, das ist so eine Stil-Doku, ja, wie die Firma zustande kam. Das nächste wird euch auch gefallen. Fünftens, der ewige Kanzler Kohl hatte es mir angetan. Zur Bundestagswahl 1998 gründete ich die Partei Chance 2000 für Nichtwähler, Behinderte und andere Minderheiten. Öffentlichkeitswirksam lud ich 4 Millionen Arbeitslose dazu ein, gleichzeitig im Wolfgangsee im Salzkammergut zu baden und Kohls dortiges Urlaubsziel zu fluten. Dadurch, dass die alle gleichzeitig in den See springen. Ja, genau. Geiler Plan. Also ja, die Partei kannte ich, aber die Aktion nicht. Der Hinweis Nummer 6 ist relativ harmlos, vor allem, wenn das jetzt schon erraten wurde. Ich war der bekannteste Theaterprovokateur Deutschlands. Da zählt also eben auch so ein Stück, was Philipp gerade beschrieben hat, das dann sich endlos wiederholt und dergleichen dazu. Siebtens, oft und gerne überschritt ich die Grenze vom Theater zur Politik. Zum Beispiel, als ich auf der Kasseler Documenta 1997 ein Plakat mit der Aufschrift Tötet Helmut Kohl präsentierte und von der Polizei vorübergehend festgenommen wurde. Aber das ist doch nur Kunst. Ja. Das ist nur Kunst. Kunst darf das. Ja. Achtens, 2004 inszenierte ich bei den Bayreuther Wagner-Festspielen erstmals eine Oper. Wohl keine andere Inszenierung auf dem grünen Hügel erregte solch ein öffentliches Interesse. Der ganz große Skandal blieb allerdings aus. So, jetzt brauche ich den Namen auch nicht mehr. Bitte? Ja, wobei ich auch gleich sagen muss, ich finde, und jetzt lehne ich mich natürlich sehr aus dem Fenster, ich bin jetzt kein so ein tiefer Opernkenner, aber ich habe als Externer, der auch mal gern Wagner anguckt, schon sehr das Gefühl, naja, in Bayreuth, da wartet man ja nur drauf, welches Stück hat dieses Mal den Skandal, und dann wird immer absichtlich auch mit Freude fast schon gebuht für die eine skandalöse Inszenierung. Und wenn der Skandal nicht groß genug ist, ist es fast schon eine Enttäuschung. Also es gehört fast schon dazu, dass irgendjemand mit einer Inszenierung provoziert und dass man dann Schlingensief dazu einlädt und der provoziert nicht ausreichend. Das ist ja fast schon wieder... Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz. Das habe ich zwar nicht gelesen, aber da hast du recht. Das hat er vielleicht sogar wirklich mit Absicht gemacht. Aber ich brauche den Namen jetzt nicht mehr Triple Xen, weil ihr habt es ja schon erraten. Das Zitat ist also, Schlingensief war da und Bayreuth steht noch, schrieb der Kritiker der Zeit damals. Der klingt enttäuscht. Ja, tatsächlich. Neuntens, als ich schwer erkrankte, veröffentlichte ich das Buch »So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Tagebuch einer Krebserkrankung.« er hat es leider nicht überlebt. Er hat Lungenkrebs gehabt, obwohl er eigentlich kaum geraucht hat. Gibt es verschiedene Ansätze, aber er ist ja letztendlich egal, aber leider ist er tatsächlich relativ früh gestorben. Zehntens, nach meinem Tod führte meine Frau meine künstlerische Vision fort. Unter anderem das Operndorf Afrika, ein in Burkina Faso teilverwirklichtes Projekt eines interkulturellen Ortes. Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft sich kreativ und künstlerisch verwirklichen und sich miteinander über die Kreativität austauschen können. Schlingensief wollte mit dem Operndorf auch den Blick auf das stereotype Bild von hungernden Kindern und leidenden Menschen in Afrika ändern, das in der westlichen Welt vorherrscht. Das erinnert mich ein bisschen an hier Klaus Kinski, der Film, wo sie die Oper bauen im Dschungel. Ungefähr so war das, ja, also auch eine komplett absurde Vision, halt ein Operndorf in Afrika zu errichten. Das ist nicht der, so krass wie in dem Film, aber. Das ist nicht der Film, wo das Schiff über den Berg tragen. Doch, doch. Doch. Ja, ist das der Zorn Gottes? Agire? Nee, ja. Das ist, glaube ich. Nee, stimmt, aber das ist auch so ein völlig durchgeknallter Film, wo er am Schluss doch so auf diesem Floß komplett allein mit dieser Horde an Affen steht. Ja, Wobei, ich glaube, nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, so. Ja, den könnte man eigentlich auch irgendwann mal nehmen. ja, also congratulations an den Herrn Weißmann und ich glaube, der Herr Schlingensief ist definitiv wert gewesen. Schade, dass er schon tot ist, aber das war ein interessanter Mann. Der hat ja auch diese komische, wie ist es, U3000, seltsame Sendung auf MTV produziert, wo, ich glaube, da kam doch sogar die Jakobs-Liste und Roberto Blanco vor. Ja, also er hat eine Vielzahl von völlig absurden Dingen gemacht. Ich glaube, die Beispiele, die jetzt dabei waren, die geben schon ein gutes Bild, aber das ist ja nicht umsonst der Provokateur vom Dienst genannt worden. Ja. Ja, genau. Und wie der Jürgen schon gesagt hat, man hat sich immer vortrefflich drum gestritten, ob er das jetzt darf oder was das soll, ob das wirklich Kunst ist und so weiter. Habe ich und das allein gesagt? Deswegen war es ja schon. Nein, aber du hast gesagt, Kunst darf das. Ach so, und du hast da, genau, und das alleine ist für mich so der Beweis, dass Kunst es darf, so, weil du das gesagt hast. Jetzt frage ich mich, ob ich irgendeinen absurden, der Kunstkenner, der auch mal in Bayreuth war, Status in dem Podcast hier erlangt habe. Ich könnte gespannter nicht sein. Danke. Good fight, good night. Vielen Dank dafür. Ciao.